Die Uniform ist kein Schutzschild mehr, sondern eine Zielscheibe. An der Mauer steht zum Beispiel, ihr wurdet Bullen, weil ihr zu feige seid, Verbrecher zu werden.